Wien 2, Springergasse 30, Wohnung der Familie Uhrmacher. In Memoriam Daniel Uhrmacher. Die Familie Uhrmacher stammt aus Galizien. Der Großvater von Daniel ist 1793 in Knihin in Kolonia, einem Vorort von Stanislau, heute ein Stadtteil von Ivanovo-Frankivsk in der Westukraine, zur Welt gekommen. Kurz nach seinem Tod ist Daniel, unser Großvater und Urgroßvater, am 30.01.1898 als Sohn von Todres und Dina in Knihinin geboren. Daniel hatte vermutlich viele Geschwister. Wir wissen nur von drei von ihnen. Sein älterer Bruder Wolf und Wolfs Söhne waren Daniels Nachbarn in Wien. Die Familien standen sich sehr nahe und waren füreinander da, auch in den schwierigsten 30er Jahren. Um 1896 ist Daniel mit seiner Frau Nettie oder Nessie, braver Mann, und ihrer kleinen Tochter Mathilde, Tilly, nach Wien umgezogen. Die Familie siedelte sich in der Leopoldstadt an und bekam noch 6 weitere Kinder: Josef, Sophie, Bernhard, Theodor, Minna und Friedrich. Auf dem Weg von Stanislau nach Wien verlor Daniel ein H in seinem Nachnamen. Wir vermuten, dass ein nicht deutschsprachiger Beamter in Stanislau einen Schreibfehler in seiner Geburtsurkunde begangen hatte. Aus den Geburtsanzeigen seiner Kinder kann man sehen, dass sich Daniel sehr lange gewehrt hat und immer wieder als Daniel Uhrmacher unterschrieben hat, wobei das H jedes Mal durchgestrichen wurde, entsprechend der Geburtsurkunde aus Stanislau. Für seine Kinder und Enkelkinder war und ist der modifizierte Nachname Uhrmacher ohne H bereits ihr eigener. Daniel arbeitete zuerst als Kontorist, vermutlich bei seinem Onkel Karl Uhrmacher, in einer Eisenwarenhandlung. Danach besaß er seine eigene Holzhandlung in der Großen Sperlgasse 38. Die 20er Jahre waren für Daniel und seine Familie sehr erfolgreich. Sie hatten bereits ihren dauernden Wohnsitz in der Springergasse 30, Tür 14, und die schon erwachsenen Kinder arbeiteten entweder im Familienunternehmen mit oder waren selbst als Unternehmer erfolgreich. 1923 traf die Familie Uhrmacher der erste Schicksalsschlag. Der jüngste Sohn von Daniel und Nettie starb nach einer schweren Krankheit im Alter von nur 13 Jahren. 13 Jahre später starb plötzlich Daniels Frau. Kurz vor dem Kriegsausbruch verließen die meisten seiner Kinder und Neffen Wien. Einige flüchteten nach England zu Daniels Sohn Bernhard. Anderen half Daniels Neffe Josef, der schon 1907 nach St. Louis, Missouri, emigriert war, ein Amerika-Visum zu bekommen. Schließlich blieb Daniel nur mit seinem Sohn Theodor, seiner Frau und 3 Enkeltöchtern in der Springergasse 30 zurück. Seine Holzhandlung musste er schon früher aufgeben. Daniel und Theodor verdienten ihren Lebensunterhalt bis zum Schluss als Zeitungsverkäufer, meistens im Prater. Am 14. November 1938 wurde sein Sohn Theodor in der Leopoldstadt während der Arbeit im Zuge der Verhaftungswelle nach der Reichspogromnacht zusammen mit mehreren tausenden Wiener Juden nach Dachau gebracht. Theo Uhrmacher wurde nach 8 Monaten Haft aus Dachau entlassen und anschließend auf die Liste der Deportierten nach Nisko gesetzt. Ein Jahr lang lebte Daniel noch mit seiner Schwiegertochter Käthe und Enkeltochter Jeanette in der Springergasse 30 zusammen. Am 12.03.1941 wurde Daniel Uhrmacher mit dem Transport Nummer 5 von der Springergasse 30 nach Lagow-Opatow deportiert. Sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt. Das Ghetto wurde in der Zeit vom 20. bis 22. Oktober 1942 endgültig liquidiert. 6.000 Ghettobewohner, die nicht an Unterernährung und Typhus verstorben waren, wurden in Waggons verladen und in das Vernichtungslager Treblinka deportiert. Nur eine von uns kannte unseren Großvater und Urgroßvater persönlich, leider viel zu kurz. Wir, Mitglieder der Familie Uhrmacher, sind durch Daniel wie durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden, selbst wenn so viele Jahre vergangen sind. Wir denken an ihn. Anna Leisser, Familie Uhrmacher. Theodor Uhrmacher. Theodor Uhrmacher, österreichischer Staatsbürger, wurde am 27. Juli 1904 als Sohn von Daniel Uhrmacher und Nettie geborene Bravermann geboren. Theo, wie ihn seine Familie nannte, seine Frau war Katharina, seine drei Töchter waren Trude, Ditta und Liesel, war 34 Jahre alt, als er am 14. November 1938 verhaftet und von Wien nach Dachau gebracht wurde. Seine Tochter Ditta erinnert sich an ihn als einen feschen, freundlichen und lebhaften Mann. Er liebte es zu lachen, seine Mandoline zu spielen und Kaffee mit Schlag zu trinken. Wenn er so tat, als ob er nicht hinschaute, stahlen die Kinder Löffel voll Schlagobers von seiner Tasse. Er spielte gern Karten und schwamm gern im Donaukanal mit einer seiner Töchter auf dem Rücken. Im Februar 1939 verschaffte seine Frau ihm ein Visum, damit er aus Dachau entlassen wurde. Doch auf Befehl von einem Herrn Eichmann wurde eine Deportationsliste mit allen aus Dachau entlassenen Gefangenen erstellt. Theos Name war auf der Liste und er musste sich stellen, um am 27. Oktober 1939 Wien mit einem Transport zu verlassen. Trude und Ditta wurden als Flüchtlinge nach England geschickt. 1942 bekam Ditta eine Postkarte von ihrem Vater, in der er schrieb, es gehe ihm gut, er hätte eine Stellung mit Unterkunft bei einer Familie in Lemberg. Von hier an verblasst das Bild. Nach verschiedenen Berichten scheint es, dass Theo nach vielen Schwierigkeiten in Lemberg lebte, doch als die Nazis einmarschierten, wieder gefangen genommen und in ein unbekanntes Konzentrationslager verschickt wurde, wo er ums Leben kam. Springergasse 30 war die letzte Adresse von Theo und seiner Familie in Wien. Auch sein Vater Daniel wohnte hier. Theos fünf Geschwister konnten nach Amerika, England und Venezuela entkommen. Viele andere Mitglieder der Familie kamen um. Wir, die heute leben, erinnern uns an unsere Lieben und halten das Gedenken an sie wach. Ditta K. Uhrmacher, Mutter, Tochter.